meiner Gegend. Voller Hirntod und Elend. Niemand kommt außer na, Leder. Es sei denn, du bist wer andere gewesen. Ja, Werner oder Karl Waldviertler. Über dem alles dann kau ist, wo es lieber. Viermal im Jahr in Hornspülen rechnet. Mit Moneyboy wollt ihr's mit vergleichen. Und die Woche nicht fertigen, denkt ihr's halt. Es seht die Baum nimmer, voll lauter Wald. Egal ob was du wischen hier oder Servus TV. Wir sind andere Leute, nimmer nicht mehr als die Mann. Brooklyn, Volksfest, kannst nicht vergleichen. In Horn brauchst nicht Dinger, was zu erreichen. Doch ich lieb euch, weil die Masse schizophren ist. Verliebt oder ausgelegt und schön. Und die Zeit ein Buch, doch pa, ich bin da. Es ist Zeit ein Buch, doch ja, ich hab's voll. Und alle Rapper da in Wald, also fühlt den Trap, Captain Vibes, Crimes, das war's. Warum man uns nicht feiert, versteht nicht, diese Kunst ist leider frag zu play. Und alle Rapper da im Waldviertel halt man zusammen. Also fühlt den Trap, Captain Vibes, Crimes, das war's. Waldviertel, Rap is tot, Freezy. Sperrt's ihn weg, den fuck easy. Das ist er, möchte gehört. Ich kann nichts erreichen, nur wie öfters gehört. Mit meinem Rap, den keiner versteht. Wer angeblich keinen Sinn hat, angenehm. Waldviertel ist ein zartes Gebiet, wo da keiner was gönnt. Arschrevier. Man kann machen, was man will, ja. Alle, die was beitragen. Und aktiv sind Gängern unter wie im Treibsand. Doch mit Rap, was zu reißen ist, mein Traum. Und die Liebe inzwischen auch klar kommt. Doch die Neider gönnen was nicht. Arschfuck. Weißt du, dummer Stängern auf der Stage. Arschfuck. In jedem anderen Viertel, in jeder anderen Gegend. Sind die Leute sonst wieder wie Ruider jetzt fuck. Und die Neider schreien, Buh, doch, pa, ich bin da. Es ist leider ein Fluch, doch, ja, ich hab's voll. Und alle Rapper da in Waldviertel halt mal zusammen. Also fühlt den Trap, Kerstin Weiss, Trucks, das war's. Warum man uns nicht feiert, versteht nicht, diese Kunst ist leider frag zu blöd. Und alle Rapper da in Waldviertel halt mal zusammen. Also fühlt den Trap, Kerstin Weiss, Trucks, das war's. Und die Neider schreien, Buh, doch, pa, ich bin da. Es ist leider ein Fluch, doch, ja, ich hab's voll. Und alle Rapper da in Waldviertel halt mal zusammen. Also fühlt den Trap, Kerstin Weiss, Trucks, das war's. Warum man uns nicht feiert, versteht nicht, diese Kunst ist leider frag zu blöd. Und alle Rapper da im Waldviertel halt mal zusammen. Also fühlt den Trap, Kerstin Weiss, Trucks, das war's.